Die Kundgebungen der landwirtschaftlichen Werktätigen und Mitglieder des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft sowie der Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes fanden am 14. März im Zentralen Jugendclubhaus und im Frauenhaus in Pyongyang statt. Auf den Kundgebungen fassten sie den Entschluss dazu, das Landestreffen der Malima Schrittmacher zu einem Kongress der Sieger zu machen. An den Kundgebungen nahmen teil Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der PDAK und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK, die Funktionäre der betreffenden Bereiche des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft und des Frauenbundes, die landwirtschaftlichen Werktätigen und die Mitglieder des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas und des Frauenbundes. Auf den Kundgebungen wurde der Appell der Schöpfer des Geistes vom Bezirk Gangwon an die Werktätigen der ganzen Republik verlesen und gab es dann die Reden. Die Redner betonten, die treue Unterstützung der Idee und Führung von Kim Jong-un sei ein Geheimnis dafür, die wahren Herren der Malima-Epoche zu werden. Alle sollten im großen Kampf für die Schaffung des Malima-Tempels neue Heldentaten vollbringen und somit mit schönen Geschenken und Siegesbotschaften für die Partei das Landestreffen der Malima-Schrittmacher krönen.